WDR 5. Neugier genügt. England 1968. Im Ford Autodack Dagenham waren 55.000 Männer beschäftigt. Und 187 Frauen. Zeit für eine Revolution. Wir müssen endlich eine Bezahlung bekommen, die sich nicht danach richtet, ob man einen Schwanz hat oder nicht. Hand hoch, wer dafür ist! Mist. Gleiche Bezahlung? Gott. We Want Sex heißt, etwas irreführend, der deutsche Titel des Films von Nigel Cole, der auf einer wahren Geschichte beruht. We Want Sex Equality, also Geschlechtergerechtigkeit, treffe es besser. Die 187 Näherinnen von Autositzen im Fordwerk in der Nähe Londons forderten den gleichen Lohn wie die Männer und dafür gingen sie mit einem Lächeln auf die Barrikaden. Wir wollen gleiche Bezahlung! Das lassen wir uns nicht. Im Film nehmen es die Näherinnen mit einem übermächtigen Management auf, mit der Gewerkschaft, der nur die Männer wichtig sind. Sie kämpfen sogar gegen ihre Ehemänner, die ihre eigenen Jobs durch den Arbeitskampf der Frauen bedroht sehen. Und sie setzen die britische Regierung unter Druck, die Ford als großen Arbeitgeber unbedingt bei Laune halten möchte. You can get it if you really want. You can get it if you really want. Unternehmen, Männer, Politik, das sind, zugegeben stark verkürzt, auch heute die Hindernisse, mit denen Frauen zu kämpfen haben, wenn sie gleichen Lohn fordern. You'll succeed at last. Ich liebe den Frühling, sage aber, was diesen Tag angeht, wäre ich gerne bereit, mit euch, mit Ihnen gemeinsam, hier am 1.1. eines Jahres zu stehen, bei Sturm und Schnee, weil das wäre das Zeichen, dass endlich die Lohnlücke zwischen Frauen und Männern geschlossen wäre. Sie steht oft genug auch im Regen, die Familienministerin Manuela Schwesig, wenn es um gerechten Lohn geht. Letztes Jahr sprach sie auf dem Equal Pay Day in Berlin, allerdings bei strahlendem Sonnenschein. Es ist symbolisch der Tag der gleichen Bezahlung. Denn bis zu diesem Tag müssten Frauen rein rechnerisch ohne Geld arbeiten, um danach den gleichen Stundenlohn wie Männer zu bekommen. Schon lange ist es der 19. März, denn die Lücke von 22% Lohnunterschied schließt sich einfach nicht. Das ist der Skandal. Das heißt, wir arbeiten 80 Tage für lau. Und das muss ein Ende haben. Edda Schliepack vom Sozialverband Deutschland sprach damit in Berlin selbst Männern aus dem Herzen. Dass es das heute noch gibt, das ist die große Katastrophe. Da sind wir in der Vergangenheit auch alle mit schuldig gewesen. Das muss man auch sagen. Also ich kämpfe seit 30 Jahren für das gleiche Gehalt, aber ich habe jetzt keine Lust mehr, weil man hat einfach keine Chance. Da muss man keine Meinung zu haben. Es ist tatsächlich ein Faktum, dass Frauen schlechter verdienen. Nach der Einkommensstatistik verdienten Männer 2014 im Schnitt 20,20 Euro in der Stunde, Frauen nur 15,83 Euro. Bei der Stadt Köln passt ein ganzes Auto in die Lohnlücke, erklärte die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt, Christine Kronenberg, auf einem Equal Pay Forum in Frankfurt. Jährlich kommt eigentlich den Frauen ein Auto unter die Räder. Also 9.000 Euro im Jahr weniger heißt ein Kleinwagen. Nun brauchen auch Frauen sicher nicht jedes Jahr ein neues Auto. Aber sie hätten schon gerne das gleiche Geld und fragen zu Recht. Woher kommt das denn? Da kursieren dann die Begriffe erklärter Teil und unerklärter Teil der Lohnlücke. Dr. Christina Boll ist Forschungsdirektorin am Hamburgischen Weltwirtschaftsinstitut. Die 48-Jährige forscht schon fast ihr ganzes Berufsleben an der Lohnlücke. Statistisch gibt es folgende Erklärung. Also beispielsweise arbeiten Frauen in anderen Berufen als Männer. Aber warum ist es weniger wert, Haare zu schneiden, Kinder zu erziehen und alte Leute zu pflegen? Haben sie eine andere Zahl von Jahren schon am Arbeitsmarkt verbracht? Um unter anderem die gemeinsamen Kinder zu erziehen und oft auch die Mütter ihrer Männer zu pflegen. Qualifikation kann unterschiedlich sein, Branche, Betriebsgröße, all diese Dinge. Das sind Merkmale, die sich ja auf den Lohn auswirken. Mindestens 15% der 22%-Lücke ließen sich so erklären, sagt die Wissenschaftlerin. Diskriminierung stecke aber sowohl teilweise im erklärten wie im unerklärten Teil der Lohnlücke. Das hat auch die 44-jährige Tanja Roggendorf in ihrem Berufsleben erfahren. Ja, also habe ich erlebt definitiv, dass es da einen Unterschied in der Bezahlung und auch in den Karrierechancen gab. Ich habe nach dem Abitur eine Ausbildung gemacht zur Hotelfachfrau. und habe dann weitergearbeitet in dem Bereich und bin über mehrere Stationen dann im Personalbereich gelandet. Während ihr Mann noch im Medizinstudium steckte, machte sie Karriere als Personalleiterin. Dann irgendwann kam dann die Zeit, dass ich mich im Prinzip entscheiden musste, wo soll es jetzt hingehen, weiter nur auf den Beruf und die Karriere, denn damals in der internationalen Hotellerie für eine Frau war das eine Entweder-Oder-Entscheidung. Und ja, ich habe mich dann für Familie entschieden. Das Paar zog von Hamburg nach Köln. Der Mann ist inzwischen erfolgreicher Arzt mit eigener Praxis und sie macht die Familienarbeit mit 3 Kindern im Alter von 15, 11 und 8 Jahren. Mit den ersten beiden Kindern klappte es noch nach der Elternzeit mit Teilzeitjobs. Und nach dem 3. Kind, da hatte ich zuerst wirklich überlegt, okay, du schaffst so alles zeitlich nicht mehr. Und hatte dann ein Gespräch mit meiner Mutter und das hat mich eigentlich wirklich innerlich nochmal bestärkt. Nein, du musst auf jeden Fall irgendwie einen Fuß in der Tür lassen, du musst irgendwie berufstätig bleiben, weil du eben wirklich dann auf diesem Abstellgleis bist, ne? So ist es meiner Mutter ergangen und das hatte ich immer so vor Augen, dass ich das eben nicht möchte, ne? Diese Abhängigkeit, ich habe es auch da erlebt bei den beiden, dass die Ehe irgendwann kriselt, ne? Und man sich dann doch irgendwie wieder so zusammenraufen muss. Es ist eher eine Zehenspitze als ein ganzer Fuß, den die 44-Jährige da zwischen Haustür und Büro offen hält. 6 Stunden die Woche, das ist knapp über der Sozialversicherungsgrenze. Ihre Rentenaussichten bewegen sich zurzeit um die 600 Euro. So wie ihr geht es vielen Müttern, obwohl sie ein Leben lang gearbeitet haben. 37 Stunden pro Woche verbringen Frauen rein rechnerisch mit Putzen, Waschen, Einkaufen, Kochen und Bügeln. Männer nur 16 Stunden, also weniger als die Hälfte. Und das unabhängig davon, ob sie mehr verdienen als der Mann. Kommt das erste Kind, dann schlägt das Haushaltspendel fast ganz auf ihre Seite. Frauen geraten so beruflich schnell aufs Abstellgleis. Ich kenne auch viele Fälle aus meinem Freundeskreis, wo Frauen mit Kindern händeringend versuchen, irgendwie wieder einzusteigen oder auch ganz klar sagen, ne, das, was ich da jetzt mache, ist weit unter meiner Qualifikation, aber irgendwas möchte ich machen oder muss ich machen oder dass denen auch knallhart gesagt wird, nee, also Mütter mit Kindern stellen wir sowieso per se schon mal nicht ein. You can get it if you really Sie kämpft weiter, die SPD-Familienministerin Manuela Schwesig. Im März letzten Jahres hat sie mit der gesetzlichen Frauenquote einen kleinen Riss in die gläserne Decke der Vorstandsetagen geritzt. Jetzt nimmt sie die Lohnlücke weiter ins Visier. Ein neues Gesetz soll für mehr Lohngerechtigkeit sorgen. Transparenz ist das Zauberwort dieser Initiative. Eine Abteilungsleiterin könnte dann beispielsweise erfragen, was ihre männlichen Kollegen durchschnittlich so verdienen. Und bei Stellenausschreibungen müsste ein Mindestgehalt angegeben werden. Die Personalleiterin der Messe Berlin, Dr. Julia Borgräfe, findet ein Transparenzgesetz richtig, auch wenn es ihr Unternehmen etwas kosten würde. Ein Gehaltsgap von 22%, bereinigt 7%. Das ist einfach de facto zu viel. Und wenn da per se nichts passiert und man, wie gesagt, das Beispiel Quote repräsentativ nimmt, dann denke ich, ist es schon angemessen, das auch im Rahmen eines Gesetzes zu reglementieren. Alle 3 Jahre, so der Vorschlag der Ministerin, sollen Unternehmen ab 500 Mitarbeitern ein verbindliches Verfahren zur Überprüfung von Entgeltgleichheit durchführen und für ihre Mitarbeiter veröffentlichen. Ein Vorbild für dieses Arbeitsbewertungsverfahren ist der EG-Check, den die gewerkschaftsnahe Hans-Böckler-Stiftung entwickelt hat. Die Messe Berlin hat das Programm schon durchlaufen. Die Hauptarbeit, so die 41-jährige Personalleiterin, war die Vergleichbarkeit von ungleichen Stellen zu ermöglichen. Das hat das Unternehmen zusammen mit dem Betriebsrat erarbeitet. Der EG-Check gibt dabei 4 große Anforderungsprofile vor. Anforderungen an das Wissen und Können, dann einen wichtigen Teil in unserem Geschäft psychosoziale Anforderungen. Das ist der Teil, der oft bei von Frauen ausgeübten Funktionen eben nicht bewertet wird und deswegen zu einer Minderbewertung auch führt. Dann das ganze Thema Anforderungen an die Verantwortung und psychische Anforderungen. Zusammen mit den Mitarbeitern wurden Unterkategorien gebildet und in ein Punktesystem übertragen. Ein Jahr hat eine Personalmitarbeiterin sich nur damit befasst. Herausgekommen sind 120 verschiedene Arbeitsfunktionen und Gleichwertige Arbeit wird nicht immer gleich bezahlt. Wir sind zu dem Ergebnis gekommen, dass wir bei gleichen Funktionen durchaus verschiedene Eingruppierungen haben. Und das ist, glaube ich, Teil des Problems, dass wir mit einem Tarifsystem arbeiten, was ungefähr 50 Jahre alt ist. Und das auf die aktuelle Situation oder auch auf Funktionen gar nicht mehr so richtig passt. So. Und wenn man natürlich einen relativ großen Ermessensspielraum hat, das kam ganz klar raus. Also das lässt natürlich in der Belegschaft unter Umständen das Gefühl entstehen, auch wenn es objektiv vielleicht gar nicht so ist, dass die Eingruppierung teilweise nach Nasenfaktor oder auch nach Durchsetzungsfähigkeit oder Willen der jeweiligen Führungskraft erfolgt. Der EG-Check hat gezeigt, dass innerhalb von fast 20% der Funktionen unterschiedlich bezahlt wird. Nun steht die Messe Berlin vor der Herausforderung, die Lohntüten gerechter zu füllen und die Funktionen und ihre Eingruppierung transparent für alle Mitarbeiter zu gestalten. Das braucht Zeit und kostet Geld, erklärt die Personalchefin. Der veraltete öffentliche Tarifvertrag gilt auch bei der Stadt Köln. Er führt dort zu erstaunlichen Lohnunterschieden, wie die Gleichstellungsbeauftragte in einem Vortrag erklärte. Ein Grund ist natürlich auch die Bezahlung traditioneller Frauenberufe im Vergleich zu den Berufen der Männer. Sie sehen hier wirtschaftliche Unterstützungskräfte, Reinigungsfrauen, Fotolaborantin, pädagogische Mitarbeiterinnen in den Kitas, Arzthelferin, Sekretärinnen, EG 1 bis 3. Dagegen sind Hilfsgärtner, Hallenwarte, Bestattungsgehilfen und Hausmeister bei der Stadt Köln bis zu 3 Lohnstufen höher eingruppiert. Physische Anforderungen in typischen Männerberufen werden honoriert und psychosoziale Kompetenzen und Anforderungen in Frauenberufen ignoriert. So etwas könne nur politisch verändert werden, meint die Forschungsdirektorin des Hamburgischen Weltwirtschaftsinstituts, Christina Boll. Auch wenn wir dann überlegen, wer kann jetzt hier eigentlich was tun, um diese Lücke zu schließen, das ist eine gesellschaftspolitische Aufgabe und auch eine Debatte, die da dringend geführt werden muss, zu überlegen, was ist uns bestimmte Arbeit wert? Ja? Was ist uns die Verantwortung für Menschen wert im Vergleich zur Verantwortung für Maschinen? Wenn man die Sozial- und Gesundheitsberufe nimmt, dann wissen wir, dass es da recht viele drunter gibt, die eben von Frauen dominiert werden und relativ wenig Geld abwerfen. Wir wissen, je höher der Frauenanteil im Beruf ist, umso weniger Gehalt wird gezahlt in diesen Berufen. Hier ist die VR Bank Nordeifel. Mein Name ist Michaela Winkelhaag. Guten Tag. Die Bankkauffrau Michaela Winkelhaag ist nach einem Jahr Erziehungszeit wieder mit 30 Stunden in ihren Beruf eingestiegen. Sogar ihre Leitungsfunktion als Teamkoordinatorin konnte sie weiterführen. Aufgrund des Wunsches, ob ich das wieder mache, wo ich schnell zugesagt habe, habe ich aufgestockt auf 30 Stunden und arbeite in der Regel 20 Stunden in der Bank und 10 Stunden die Woche von zu Hause, die ich mir da flexibel einteilen kann. Dass wir 49 Heimarbeitsplätze haben. Das bedeutet, die Mitarbeiter haben ein Notebook zur Verfügung auf der Arbeit und können dieses jederzeit, wenn es notwendig ist, sei es aus Gründen der Pflege der Eltern oder Pflege der Kinder, erhalten die dann Zugang zur Bank und können dann teilweise von zu Hause aus arbeiten. Gisela Kaspers ist Vorstandsassistentin und seit 2011 zusätzlich Projektleiterin Familienmanagement. In ihrer Regie hat die Bank in Schleiden schon zum zweiten Mal das Qualitätssiegel familienfreundlicher Arbeitgeber der Bertelsmann Stiftung bekommen und das Unternehmen hat bei der vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales ausgeschriebenen Initiative Neue Qualität Arbeit als eines von 7 Pre-Testern teilgenommen. Die bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist ein wichtiger Baustein, um die Lohnlücke zu schließen. Die Genossenschaftsbank hat dafür flexible Teilzeitmodelle entwickelt, bis hin zu mobilen Arbeitsplätzen. Da sind 2 Herren drunter, die haben also die komplette Elternzeit genommen, sodass die Frauen ihre Karriere weiterführen konnten. Und die haben dann anschließend ein Heimbüro bei sich einrichten dürfen. Also sie können im Prinzip zwischen Windel und Bank hin und her hüpfen jetzt. Wann haben wir in diesem Land aufgehört zu kämpfen, wenn es nötig ist? Es hat sich seit den 70er Jahren, wo Männer ihren Frauen noch verbieten konnten, überhaupt zu arbeiten, viel verändert. Doch mit einer Lohnlücke von 22% ist Deutschland heute ein trauriges Schlusslicht in Europa. Die 28 EU-Länder produzieren dagegen im Schnitt eine Lohnlücke von 16,4%. Ungerechter als bei uns ist es nur noch in Estland und Österreich. Das hat viele Gründe, erklärt Christina Boll, deren Institut auch europäische Vergleichsstudien durchführt. Alle osteuropäischen Länder hätten eher geringere bis gar keine Lücken. Das liegt einfach daran, um es salopp zu sagen, dass die Frauen in diesen ehemals sozialistischen Ländern es einfach gewöhnt waren und auch die Gesellschaft daran gewöhnt war, dass diese Frauen genauso wie die Männer gearbeitet haben und zwar in den sogenannten männlichen Erwerbsbiografien. Das heißt also kontinuierlich, auch nach der Geburt von Kindern, gleich weitergearbeitet und Vollzeit. Sie finden in diesen Ländern Teilzeitmodelle relativ schwach ausgeprägt. Und deswegen kommt es auch immer wieder dabei raus, dass wir feststellen müssen, es gibt sozusagen einen Preis für diese Flexibilität an Arbeitszeitmodellen, die wir hier kennen, nämlich eine hohe Lücke. Mehr Transparenz allein werde deshalb auch keine Wunder bewirken, meint die Wissenschaftlerin. Das zeigen unter anderem die europäischen Länder, die bereits ähnliche Gesetze zum Teil sogar schon seit fast 30 Jahren haben. Das europäische Schlusslicht Österreich verabschiedete 2011 eine allgemeine Auskunftspflicht. Seither müssen im Zweijahrestakt Betriebe mit mehr als 150 Beschäftigten ihren Mitarbeitern einen Einkommensbericht vorlegen, der die Zahl der Männer und Frauen in den jeweiligen Tarifgruppen und ihr entsprechendes Durchschnittseinkommen enthält. So entsteht Vergleichbarkeit, aber noch keine Lohngerechtigkeit, wie das österreichische Frauenministerium in einem aktuellen Evaluierungsbericht zusammenfasst. In Stellenanzeigen beispielsweise müssen Unternehmen in Österreich ein Mindestentgelt angeben. Das hat in der Praxis dazu geführt, dass Frauen sich oft mit dem Angebot zufrieden geben, wohingegen Männer regelmäßig einen Aufschlag verlangen. Das ist auch die Erfahrung der Personalleiterin der Messe Berlin. Ich würde sagen, dass nach wie vor die Frauen, wenn man es jetzt generalisieren möchte, deutlich bescheidener sind als die Männer, was das Thema Gehaltsforderung angeht. So, und da kann man natürlich auch, sagen wir, von der Marschrichtung her hingehen und sagen, okay, wenn die Funktion bei uns höher bewertet ist, dann zahle ich eben auch das höhere Gehalt, selbst wenn es nicht gefordert wird. Ich glaube, das wäre ein Schritt und das tun wir auch in die Richtung Gleichberechtigung bei der Vergütung. Genau solche Ergebnisse wünscht sich die Ministerin mit ihrem Gesetzesvorschlag. Ein Transparenzgesetz steht im Koalitionsvertrag. Doch schon jetzt zeichnet sich ab, dass weder der Koalitionspartner CDU/CSU noch die Unternehmensverbände den Vorschlag ungeschoren passieren lassen. Die 44-jährige Tanja Roggendorf, die viel Erfahrung mit Einstellungsgesprächen hat, findet jedenfalls, die Zeit ist reif für mehr Lohngerechtigkeit. Es ist einfach so, dass mit Gutwill da nichts funktioniert. Ich denke, es wäre schon ein guter Anhaltspunkt, in einer Stellenanzeige zum Beispiel ganz klar zu sagen, das und das sind die Gehaltsvorstellungen, weil das jedes Mal in einem Vorstellungsgespräch immer so ein Rumgeeiere ist, ne? Und ich glaube, dass sich da viele Frauen einfach unter Wert verkaufen, das natürlich auch nicht wissen hinterher und wir es irgendwie immer noch nicht gelernt haben, ganz selbstbewusst in solche Gespräche reinzugehen und einfach auch mal zu fordern. Was machen Sie, wenn die Politiker nicht mit sich reden lassen? Würden Sie unter Umständen aufgeben? Wir sind Frauen. Also stellen Sie nicht solche dummen Fragen. Gleicher Lohn für Arbeiterinnen. Zeigt mal, was ihr habt. Hallo. Das Gefühl kenne ich. Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.